Atemlos ist die Spannung hier oben. Die Amerikaner sehen gespannt hin. Bob! Ab! Scharf wird der Bob angeschoben vom zweiten und vierten Mann. Lange schieben sie in die gerade Runde. Beide haben aufgesessen jetzt. Der Bob ist in der ersten Kurve. Gut durch die Kurve gekommen. Geht jetzt die lange gerade hinunter. Am Hang entlang. In den Kilian Lupping hinein. Jetzt passt er den Kilian Lupping. Leichtes Gefälle, dann eine scharfe Kurve rechts. Schwingt wieder nach links aus dem Kilian Lupping raus. In voller Fahrt auf Krenes. Da ist er schon. Kommt aus dem Kilian Lupping hinaus. In sehr scharfer Fahrt. Nähert sich dem Labyrinth. Schlendert etwas hin und her. Kommt aber sehr gut durch die Endreskurve. Am Krenes vorbei. Er geht in die Ritter von Haltkurve. Scharf zieht müde den Schlitten herum. Fast ohne Bremse arbeitet er. Unheimlich schnell ist eine Fahrt in der Kreuzekurve, in der Vorkurve der Bayernkurve. Jetzt in die Bayernkurve hinein. Bitte angestellt. Gut herumgekommen. Beifall braust auf von den Zuschauern, wie er die Kurve hier genommen hat. Nun zieht er weiter hinunter zu Kaspers Eck. Kommt. Poppen sitzt die Mannschaft dabei. Und langsam verschwindet er unseren Blicken. Olympischem Sieg zu rasen, denn diesen Sieg kann ihm jetzt niemand mehr nehmen. Pierre Müsi auf Botschmeiz ist in der Zielkurve. Und hier jubelt sie ihm jetzt zu, rast durch das Ziel, gestoppt. Die Fahrer reißen die Arme hoch. Sie wissen, mit dieser Fahrt haben sie die erste Goldmedaille der Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen für die Schweiz gewonnen.